haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mann mit der Maske. Erster Teil. Es war kurz nach Mitternacht, als ich den Anruf erhielt. Der Mann sagte, dass er nicht schlafen könne, und ich sagte ihm, dass ich dafür nicht zuständig sei. Doch er bestand darauf, die Dienste eines Privatdetektivs in Anspruch zu nehmen. Wir trafen uns am nächsten Morgen in seinem Garten. Ich bin der Mann mit der Maske. Sind Sie Zorro? Den habe ich mir meine Kindheit ganz anders vorgestellt. Ich bin eine Legende. Mein Leben wird demnächst verfilmt. Und deshalb können Sie nicht mehr schlafen. Jemand versucht, meinen Ruf zu ruinieren. Und wie macht er das? Lesen Sie keine Zeitung? Ich habe weder über Sie noch über Ihren Ruf etwas gelesen, Herr Zorro. Müller ist mein Name. Ewald Müller. Der Name sagt mir ganz und gar nichts. Ich bin der Mann mit der Maske. Das sagten Sie bereits. Vielleicht sollten Sie die Maske ablegen, damit ich Ihr wahres Gesicht sehen kann. Ich trage keine Maske mehr. Ich sehe noch immer nicht, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Jemand imitiert mich. Wo? Im Fernsehen oder nur in der Nachbarschaft? In den 70er Jahren war ich berühmt und berüchtigt. Ich bin während 8 Jahren in über 1000 Wohnungen eingedrungen. Sie waren ein Einbrecher. Ich war nicht irgendein Einbrecher. Ich war der berühmteste Einbrecher des Landes. Weil Sie bei den Einbrüchen eine Maske trugen. Ja, das auch. Aber vor allem natürlich, weil ich erst nach 8 Jahren gefasst wurde. Ein dummer Zufall. Ich bin in die Wohnung eines Polizisten eingebrochen und dieser war gerade zu Hause. Und die 1000 Einbrüche sollen jetzt verfilmt werden? Ich kriege viel Geld für die Filmrechte. Der Produzent möchte, dass ich eine kleine Rolle übernehme in dem Film. Aber jetzt ist jemand aufgetaucht, der mich schamlos imitiert. Was für eine Maske trugen Sie bei den Einbrüchen? Eine Donald Duck-Maske. Ich vermute mal, dass die Leute, bei denen Sie einbrachen, einen Lachanfall kriegten. Und Sie nutzten dies, um die Wohnung auszuräumen. Ich habe nichts gestohlen. Nie. Im Gegenteil. Ein Einbrecher, der etwas bringt. Ich legte jeweils einen Zettel in die Wohnung. Auf dem Zettel stand, der Mann mit der Maske war hier. Mir ging es nie darum, mich zu bereichern. Es reizte mich einfach, in möglichst viele Wohnungen einzudringen. Und jetzt ist wieder jemand mit einer Donald Duck-Maske unterwegs. Nicht ganz. Der Einbrecher benutzt eine Maske von Bart Simpson. Ach, er geht genau gleich vor wie ich. Er hinterlässt keine Spuren, nur einen Zettel und auf dem Zettel steht, ich war hier. Sie müssen diesen Plagiator zur Strecke bringen. Und was kriege ich dafür? Ihr Haus sieht so aus, als wäre es bis unters Dach mit Hypotheken belastet. Das ist es auch. Aber wenn ich das Geld für die Filmrechte kriege, bin ich saniert. Und was kriege ich? Etwa auch eine kleine Nebenrolle in dem Film? 10% der Summe, die ich für die Filmrechte erhalte. Ich gehe davon aus, dass ich mindestens 100.000 für die Rechte kriege. Das klang nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Immerhin erhielt ich von meinem Klienten auch noch einen kleinen Vorschuss, mit dem ich den Kühlschrank und meinen Barbestand auffüllte. Danach besuchte ich das Polizeipräsidium. Das ist Kollege Indergan. Er hat eine Wette verloren. Jetzt muss er 1000 Nägel in ein Brett schlagen und sich danach auf das Brett legen. Ich habe letzte Woche auch eine Wette verloren und musste danach über glühende Kohlen laufen. Hier im Polizeipräsidium? Ich ging über 20 glühende Zigaretten. Die Schuhsohlen haben das gut überstanden. Und was ist mit dem Mann mit der Maske? Ein Einbrecher. Dafür bin ich nicht zuständig. Einbrecher werden alle früher oder später gefasst. Sie werden entweder dreister oder unvorsichtiger oder beides. Sagt Ihnen der Name Ewald Müller etwas? Und ob mal, Lodi. Ist aber schon 30 Jahre her. Er ist damals in Wohnungen eingebrochen. Er trug dabei eine Maske. Donald Duck. Das war ungewöhnlich. Und der Einbrecher, der jetzt wütet? Trägt ebenfalls eine Maske. Wir haben diesen Müller überprüft. Er hat Alibis für die Tatzeiten. Und er ist auch nicht mehr so beweglich wie vor 30 Jahren. Egal, Maloney, früher oder später werden wir ihn kriegen. Genauso wie Sie früher oder später wieder eine Leiche kriegen. Apropos Leiche, Maloney. Haben Sie einen neuen Klienten oder eine neue Klientin? Möchten Sie ihn oder sie anrufen, nur um sicherzugehen, dass er oder sie noch lebt? Man kann ja nicht wissen, Maloney. Mein Klient war noch am Leben und mit ärgerlicher Stimme erzählte er mir von einer Fernsehreporterin, die angeblich ein Exklusivinterview mit dem neuen Mann mit der Maske drehen wollte. Ich besuchte die Frau im Schneideraum des Fernsehstudios. Ich habe noch nichts im Kasten. Der Mann hat heute früh angerufen und gesagt, dass er mir ein Exklusivinterview geben wolle. Und wieso ausgerechnet Ihnen? Das hat er mir nicht gesagt. Woher wissen Sie eigentlich, dass er der echte Mann mit der Maske ist? Es haben natürlich schon mehrere angerufen, aber er ist der Einzige, der für das Interview kein Geld verlangt. Und er hat seine Stimme verstellt. Und das reicht Ihnen als Beweis? Eigentlich ist es gar nicht so wichtig, ob er der Richtige ist oder nicht. Hauptsache, ich kann damit 3 Minuten füllen. Ich gab ihr meine Karte und bat sie, mich anzurufen, wenn sie das Interview mit dem Einbrecher im Kasten hatte. Sie drückte eine Taste und auf einem Monitor erschienen die Bilder eines Wagens, der quer zur Leitplanke stand. Sie schüttelte den Kopf. Offenbar waren die Bilder nicht spektakulär genug. Ich fuhr zurück in mein Büro. Am Abend erhielt ich einen Anruf der Polizei. Üble Sache, Maloney. Die Leiche wurde von einem Pizzakurier gefunden. Er hatte sich verfahren und parkte dort drüben. Im Licht der Scheinwerfer sah die Leiche. Wir fanden in der Jackentasche ihre Visitenkarte, Maloney. Um es gleich klarzustellen, die Frau war nicht meine Klientin. Sie arbeitete für eine Fernsehstation. Vermutlich war sie mit dem Einbrecher verabredet. Mit dem Mann mit der Maske? Er bot ihr ein Exklusivinterview an. Und weshalb trug die Dame ihre Visitenkarte spazieren? Ich wollte mir das Interview ansehen. Egal, Maloney, wir haben es jetzt mit einem Mord zu tun. Die Frau wurde erschossen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Wir werden alle Nachbarn und wenn es sein muss, auch alle rumstreunenden Hunde und Katzen befragen. Irgendjemand muss etwas gesehen haben. Am nächsten Morgen hörte ich im Radio meinen Namen. Da ich weder etwas gewonnen hatte, noch 110 Jahre alt geworden war, vermutete ich, dass die Polizei meine Visitenkarte an die Presse weitergegeben hatte. Ich fluchte, drehte mich um und schlief wieder ein. Ich verschanzte mich unter meinem Schreibtisch und nahm bis am Nachmittag nur Anrufe auf meinem Handy entgegen. Ein Journalist wartete stundenlang vor meiner Bürotür und im Haus gegenüber entdeckte ich ein Kamerateam, das versuchte, meinen Schädel in den Fokus zu kriegen. Am Nachmittag wurde es mir zu bunt. Ich benutzte den Hinterausgang und traf meinen Klienten in einem unterirdischen Bahnhof. Das ist unmöglich. Das ist unfassbar. Das ist absurd. Weshalb sollte der Einbrecher die Journalistin ermorden? Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Vielleicht hat sie ihn erkannt. Ich muss Ihnen etwas gestehen. Sie haben die Journalistin erschossen. Ich doch nicht. Ich dachte, wenn der Mann mit der Maske heute wieder für Schlagzeilen sorgt, dann wird das den Filmproduzenten überzeugen. Und was für eine Rolle haben Sie mir dabei zugedacht? Ach, es war alles ganz anders. Ich habe einen Reizdarm. Das ist hochinteressant. Vielleicht sollten Sie bei diesem Fernsehdoktor vorsprechen und ihm die Rechte an Ihrem Reizdarm verkaufen. Der Reizdarm hindert mich daran, selber wieder aktiv zu werden. Oder können Sie sich einen Einbrecher vorstellen, der ständig und meistens für längere Zeit auf die Toilette muss? Warum nicht? Aus dem Mann mit der Maske könnten Sie den Mann mit dem Klopapier machen. Das kommt in der heutigen Medienlandschaft wahrscheinlich besser an. Ich habe einen Plan ausgeheckt, einen guten Plan. Jemand soll Einbrüche begehen, wie ich damals. Und dann, wenn in den Medien über den Mann mit der Maske spekuliert wird, dann engagiere ich einen Privatdetektiv, damit niemand auf die Idee kommen kann, dass ich hinter den Einbrüchen stecke. Ein toller Plan! Und was wäre geschehen, wenn ich den Einbrecher gefasst hätte? Der Mann ist Schauspieler. Für ihn wäre die Zeit im Knast eine wunderbare Erfahrung, die ihn weiterbringen würde. Und wie heißt dieser Schauspieler? Kaspar Balsiger. Ich habe ihn bei dem Filmproduzenten kennengelernt. Er hat um eine Rolle gebettelt und ich habe ihm eine Rolle offeriert. Und auch gleich das Drehbuch geschrieben. Gehörte Frau Steinfels auch zu ihrem Plan? Sie sollte sich mit Balsiger treffen und ihn interviewen. Balsiger hätte in dem Interview gesagt, dass ich sein Vorbild sei und dass er nie an mich herankomme und deshalb aufhören würde mit den Einbrüchen. Doch dazu kam es nicht, weil Balsiger die Frau erschoss, anstatt mit ihr zu reden. Vielleicht hatte er das falsche Drehbuch dabei. Balsiger war es nicht. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich möchte, dass Sie den Mörder überführen. Bei all den Einbrüchen ist nie jemand zu Schaden gekommen. Ich möchte nicht, dass mein Ansehen unter dem Mord leidet. Das wäre schlecht für die Filmrechte. Ich sagte ihm, dass sich Blut im Kino gut verkaufen ließ. Er aber sagte, dass ihm ein Film für die ganze Familie vorschwebte. Mir schwebte etwas ganz anderes vor. Kaspar Balsiger schien als Schauspieler nicht besonders erfolgreich zu sein. Er lebte in einer winzigen Wohnung zusammen mit ein paar Kakerlaken und einem tropfenden Wasserhahn. Ich habe Corinna Steinfels nicht erschossen. Ich habe noch nie einen Menschen erschossen. obwohl ich mir manchmal natürlich denke, dass ich jemanden erschießen müsste, um als Schauspieler weiterzukommen. Vielleicht sollten Sie sich nach einem anderen Beruf umsehen. Das geht nicht, Baby. Ich arbeitete als Lehrer, als mir vor 10 Jahren Sean Connery im Traum erschien. Ja, er sagte mir, dass ich Schauspieler werden muss. Seither fühle ich mich berufen. Und wo haben Sie schon gespielt? Oh, in mehreren Videofilmen. Einer wurde am Amateurfilmfestival in Hombrechtikon von der Jury gelobt. Ich spielte darin einen Mann, der immer rückwärts geht, weil er einmal von hinten überfallen wurde. Und jetzt spielen Sie den Mann mit der Maske. Also die bisher schwierigste Rolle. Aber Herr Müller hat mir viele Tipps gegeben. Ich habe wochenlang geübt, habe mehrmals bei mir eingebrochen, bis ich es perfekt beherrschte. Danach brach ich bei 3 Bekannten ein. Naja, die natürlich eingeweiht waren. Herr Müller wollte nicht, dass ich ein Risiko eingehe. Aber wenn man Sie gefasst hätte, wären Sie für ihn ins Gefängnis gegangen. Ich bin nicht vorbestraft. Und ich hätte geltend gemacht, dass ich die Einbrüche nur verübt habe, um mich als Hauptdarsteller bei der Verfilmung von Herrn Müllers Leben aufzudrängen. Ja, also meine Schauspielleidenschaft würde die Staatsanwaltschaft milde stimmen. Und gestern hätten Sie sich mit Corinna Steinfels treffen sollen. Ja, ein richtiger Fernsehauftritt. Naja, ich war total aufgeregt und konnte es kaum erwarten. Leider ging alles schief. Waren Sie dabei, als Frau Steinfels erschossen wurde? Ja, es kam gar nicht dazu. Ich rief sie an, sagte, dass ich der Mann mit der Maske sei und sie ein Exklusivinterview mit mir machen könnte. Sie war hörbar genervt, weil ich schon der 5. Anrufer war, der sich als Mann mit der Maske ausgab. Verlangten Sie Geld für das Interview? Also, das bleibt unter uns, ja. Herr Müller sagte mir, dass ich kein Geld verlangen solle. Naja, aber ich dachte mir, die beim Fernsehen haben genug Geld. Wie viel wollten Sie? 10.000. Das ist doch nicht viel, oder? Ich war gestern bei Frau Steinfels. Sie erzählte mir von den Anrufen und sie sagte mir, dass sie wisse, wer der richtige Mann mit der Maske sei. Ja, und weshalb wollte sie sich nicht mit mir treffen? Sie und die meisten anderen verlangten Geld für das Interview. Der Mörder aber verlangte kein Geld. Ja, aber weshalb sollte sich jemand als Mann mit der Maske ausgeben und Frau Steinfels erschießen? In meinem Büro klingelte das Telefon nur noch 3-mal in der Stunde. Ich schaltete den Fernseher ein und sah einen jungen Mann, der vom Tatort berichtete und Anteilnahme heuchelte. Der Bericht schloss mit der angeblich besten Freundin der Toten, die das Unfassbare wie dicke Schminke zur Schau trug. Ich notierte mir ihren Namen und besuchte sie am Abend in ihrer Wohnung. Das ist Herr Gilgen. Wir versuchen gemeinsam Corinnas Tod zu verarbeiten. Das Feuer, das hilft uns dabei. Das ist besser als Fernsehen. Ich kann stundenlang auf brennende Holzscheite schauen. Es beruhigt. Und es führt vor Augen, dass alles eine gute und eine schlechte Seite hat. Das Holz verbrennt. Aber es gibt uns dafür Wärme und Geborgenheit. Auch der Tod hat 2 Seiten. Eine gute und eine schlechte? Trifft das auch auf den Tod von Frau Steinfels zu? Naja, Corinna glaubte an die Wiedergeburt. Wir versuchen hier vor dem Kamin Kontakt zu Corinna aufzunehmen. Vielleicht kann sie uns den Namen des Mörders verraten. Hat Frau Steinfels ihr Handy mit ins Jenseits genommen? Als ich klein war, da erschien mir meine tote Großmutter im Traum. Und sagte ihnen, dass sie Sean Connery heiraten sollen. Wieso Sean Connery? Der Mann mit der Maske träumte von Sean Connery und wurde deshalb Schauspieler. Sie wissen, wer der Mann mit der Maske ist? Es gibt zwei davon. Einen älteren und einen jüngeren. Beide haben mit dem Mord an Frau Steinfels nichts zu tun. Corinna wurde vom Mann mit der Maske erschossen. Davon geht auch die Polizei aus. Sie wollte sich mit ihm treffen. Ohne Kamera und ohne Tonbandgerät. Die Kamera lag in ihrem Wagen. Leider hat sie sie nicht eingeschaltet. Mir wäre das nicht passiert. Ich sage immer, nur eine Kamera, die läuft, ist eine gute Kamera. Weshalb hat Corinna ihre Visitenkarte in der Tasche? Arbeiten Sie für sie? Ich habe mich nur mit ihr unterhalten. Frau Steinfels hat sich mit dem falschen Mann verabredet und ist erschossen worden. Ohne Motiv? Hatte Frau Steinfels Feinde? Ich sage immer, wer keine Feinde hat, ist nichts wert. Arbeiten Sie auch beim Fernsehen, Herr Gilgen? Ich studiere. Corinna wohnte einen Stock über mir. Herr Gilgen und ich sind näher befreundet. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber jetzt möchten wir der Toten gedenken. Das klingt ja schlimmer als in der Kirche. Corinna wird zu uns sprechen. Und sie wird uns verraten, wer sie erschossen hat. Herr Gilgen nickte eifrig und kaute auf einem Streichholz. Wenig später starrten beide andächtig auf das Kaminfeuer. So andächtig, dass sie mich völlig vergaßen. Ich fuhr zurück in mein Büro und wartete auf eine tolle Eingebung. Zwei Whiskys später gab ich das Warten auf und legte mich unter meinen Schreibtisch. Die Fotos meines Klienten zierten mittlerweile wieder alle Zeitungen. Er gab fleißig Interviews und erklärte den meist sehr jungen Journalisten, wie es zu und her ging in den wilden 70er Jahren. Weil mein Klient unbedingt testen wollte, ob er in der Öffentlichkeit erkannt wird, trafen wir uns in einem Einkaufszentrum. Sehen Sie die Frau da drüben? Sie starrt mich seit einer Minute an. Ich glaube eher, dass die Frau auf die Tafel mit den Sonderangeboten starrt. Ich werde wiedererkannt. Ich bin wieder das, was ich vor 30 Jahren schon einmal war. Berühmt. Wer so sehr im Mittelpunkt stehen möchte, dem ist auch ein Mord zuzutrauen. Mord war nie mein Ding. Ich habe mich immer in der Tradition der Gentleman-Verbrecher gesehen. Sozusagen mit Schirm, Charme und Melone. Wie steht es mit dem Mord an Frau Steinfels? Haben Sie schon etwas herausgefunden? Allerhand sogar. Zum Beispiel, dass ich den Vorschuss längst aufgebraucht habe. Geduld, Maloney, Geduld. Wenn ich den Vertrag mit dem Filmproduzenten unterschrieben habe, werde ich Sie fürstlich entlöhnen. Ich stelle mir die Schlagzeile vor. Der Mann mit der Maske überführt einen Mörder. Fehlt in der Schlagzeile nicht der Name Maloney? Ich werde dafür sorgen, dass Sie in dem Film eine kleine Nebenrolle bekommen. Der Gedanke, aber die Hauptrolle in meinem eigenen Leben genügt mir. Das Kind winkt mir zu. Ist das nicht schön? Er zeigte gerührt auf eine Rotznase, die ihm die Zunge rausstreckte. Ich ging in Gedanken noch einmal alles durch, was ich bis dahin erfahren hatte, und landete immer wieder bei Kaspar Balsiger. Als ich ihn besuchen wollte, erfuhr ich, dass er seit ein paar Stunden im Spital lag. Üble Sache, Maloney. Zwei Schüsse. Der eine traf sein Handy und der andere seine Schulter. Das Handy ist tot, aber der Zeuge lebt. Die moderne Technik hat doch etwas für sich. Das ist fantastisch. Ich bin erschossen worden. Stellen Sie sich mal vor, ich bin einer der wenigen Schauspieler, die schon einmal erschossen worden sind. Noch leben Sie und noch schulden Sie der Polizei den genauen Tathergang. Ich ging, Gedanken verloren, spazieren. Da fielen plötzlich Schüsse. Ich dachte noch, John Lennon. Und dann fiel ich hin. Sie dachten an John Lennon, als die Schüsse fielen? Ja, ich dachte, genau so muss es damals gewesen sein. John Lennon wurde von einem irren Fan erschossen. Haben Sie etwas Ähnliches zu bieten? Vielleicht jemand, der mich in einem Videofilm gesehen hat? Der Mann, der rückwärts ging? Kennen Sie den Film? Ich war toll. Filme, die solche Titel tragen, schaue ich mir aus Prinzip nicht an. Dr. Zhivago, das ist ein Film. Und da geht keiner rückwärts. Wo befanden Sie sich, als die Schüsse fielen? Auf dem Areal einer stillgelegten Fabrik. Auf dem Areal wird ab und zu geschossen. Hobbyschützen benutzen die Hallen als Schießstände. Und was machten Sie auf dem Areal? Ich versuchte, mich in einen Obdachlosen hineinzuversetzen. Ich habe nämlich eine Anfrage gekriegt für einen neuen Film. Ein Film über Obdachlose? Ja, genau. Der Film heißt Der Obdachlose, der rückwärts ging. Eine Fortsetzung von dem Mann, der rückwärts ging. Wie wäre es mit einem Film über einen Polizisten, der rückwärts denkt? Ein Polizist denkt in alle Richtungen, Maloney. Das ist wie bei einem Kreuzworträtsel. Man kann es Feld für Feld lösen oder kreuz und quer. Am Ende hat man den Mörder oder gewinnt die Kaffeemaschine. Er erzählte mir stolz, dass er bereits 8 Kaffeemaschinen gewonnen hatte und 4 davon sogar passablen Kaffee kochten. Ich fuhr zu dem stillgelegten Fabrikareal und traf auf eine Frau, die mit einer Kamera bewaffnet über Abfall und Morast stieg. Eine faszinierende Kulisse. Sind Sie deshalb hier oder spüren Sie mit Ihrem 6. Sinn den Schützen auf, der auf Kaspar Balsiger schoss? Ich suche nach Spuren. Hat das die Polizei nicht auch schon getan? Sicher. Aber im Gegensatz zur Polizei weiß ich, wonach ich suchen muss. Das klingt interessant. Kann ich bei der Suche behilflich sein? Nicht nötig. Ich habe bereits 2 Beweisstücke gefunden. Ein Streichholz als Beweisstück. Werner hat den Tick, auf Streichhölzern zu kauen und diese dann achtlos wegzuwerfen. Und diese Streichhölzer hier sind alle angekaut. Bemerkenswert. Und wer ist Werner? Werner Gilgen. Ihr Freund. Er bekam heute Morgen einen seltsamen Anruf. Danach war er hypernervös und tigerte stundenlang in der Wohnung herum. Als er die Wohnung verließ, sah ich, dass er eine Pistole bei sich trug. Er war so nervös, dass sie beinahe runterfiel. Werner Gilgen soll auf Kaspar Balsiger geschossen haben. Tja, das klingt unwahrscheinlich. Und es fehlt jedes Motiv. Aber die Streichhölzer sprechen eine eindeutige Sprache. Werner war hier. Da ich keine Lust verspürte, mich von einem streichholzkauenden Mörder erschießen zu lassen, verständigte ich die Polizei. Das Haus, in dem Werner Gilgen wohnte, wurde umstellt und 2 Nachbarn, die sich über den Lärm beschwerten, wurden mit Tränengas eingenebelt. Auch in der Wohnung von Herrn Gilgen stank es, aber nach einem anderen Gas. Ich kriege Blähungen, wenn ich aufgeregt bin. Das wird Ihnen schon noch vergehen, junger Mann. In der Gefängniszelle können Sie vor sich hin blähen, solange Sie möchten. Jetzt aber sollten Sie gestehen. Hat Balsiger mich verraten? Oh, ich hätte 6-mal schießen sollen. Hat Balsiger Sie erpresst? Moment mal, von Erpressung war nie die Rede. Schöne Reihe nach, Maloney. Wie heißen Sie, Herr Gilgen, und wie lautet Ihre AV-Nummer? Er ist Corinna gefolgt. Er hat gesehen, wie ich sie erschossen habe. 50.000 wollte er von mir. Und weshalb musste Corinna Steinfels sterben? Ich habe sie geliebt. Bist du verrückt? Wieso bestellst du mich hierher? Du hast keinen meiner Briefe beantwortet. Was soll das? Du bist mit Alexandra zusammen. Das ist nichts Ernsthaftes. Ich liebe nur dich, hab dich immer geliebt. Kann nichts sein ohne dich. Komm zu mir oder ich erschieß mich hier vor deinen Augen. Du spinnst! So einer wie du hat nicht den Mut, sich umzubringen. Sie hatte recht, ich hatte den Mut, nicht mich umzubringen. Aber genug Wut im Bauch, um Corinna Steinfels zu töten. Das ist typisch, Maloney. Männer haben Mühe, sich eine Niederlage einzugestehen. Das ist wie im Fußball. Schuld ist entweder der Schiedsrichter, der Trainer oder das Wetter. Polizisten aber können mit Niederlagen umgehen. Bei der letzten Schießübung wurde ich 26. Ich habe den 25 anderen umgehend gratuliert. Das ist wahre Größe, Maloney. Ich glaube, meine Blähungen lassen nach. Das ist die Erleichterung. Nur Sekunden später donnerte ein gewaltiger Furz aus Werner Gilgens Hinterteil. Die Beamten, die ihn abführten, trugen Sauerstoffmasken. Ich fuhr zu meinem Klienten und dieser erzählte mir geknickt, dass der Filmproduzent kein Geld für die Filmrechte habe. Ich lächelte und tat, was ich in solchen Situationen immer tue: rechts umkehrt. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann mit der Maske, 3. und letzter Teil.